Sie hören nun den zweiten Teil zu Ragaz Desh des Monats, Frauen in der indisch-klassischen Musik, Blas- und Saiteninstrumente. Am Mikrofon Lothar Meyer. Haben Sie sich erst jetzt zugeschaltet, finden Sie später die Sendung in unserem Online-Archiv zum Nachhören unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Auch das Moderationsskript im 1:1 Reprint gibt es unter www.imcradio.net/scripts. In der ersten Stunde haben wir Musikerinnen auf verschiedenen Saiteninstrumenten kennengelernt, wie der Sarod, der Vichitravina oder Surbaha, der Bass-Sitar. In der zweiten Stunde werden wir Musikerinnen auf Blasinstrumenten vorstellen. Aus der indischen Mythologie und der Welt der hinduistischen Götter kennen wir die Bansuri, die indische Flöte. Es dürfte eines der ältesten Instrumente Indiens sein. Auf Steinreliefs und bildlichen Darstellungen bereits 100 Jahre vor Christi Geburt wird Krishna als flötenspielende Gottheit dargestellt. Die Bansuri gibt es in verschiedenen Ausführungen, als Kurz- oder Langflöte, in Längen von 12, 20 und 40 Inches. Die längeren Flöten sind tiefer gestimmt. Regulär besitzt die Bansuri 6 oder 7 Grifflöcher. In Südindien treffen wir auch auf die Vinu, eine kürzere Form mit 8 Grifflöchern. In der indischen Klassik spielt man die Bansuri als Querflöte. Sie wird aus Bambus gefertigt. Nur wenige Bambusarten eignen sich für die Herstellung einer Bansuri, um eine möglichst gleichbleibende Stimmung zu gewährleisten. Dafür wird die fertige Bansuri in einem speziellen, antiseptisch wirkenden Ölbad getränkt. Nach dem Trocknen werden die Enden mit Seiden- oder Nylonfäden umwickelt. So soll ein Ausreißen bzw. Ausdehnen des Bambus bei thermischen Schwankungen verhindert werden. Es mag verwundern, dass wir, anders als in der westlichen Klassik, kaum weibliche Flötistinnen auf den Bühnen Indiens erleben. Den indischen Frauen war für die Bansuri kein Spielverbot auferlegt. Vielmehr mangelt es den meisten Frauen an der nötigen Zeit zum Üben, aufgrund ihrer vielfältigen Verpflichtungen für Familie und Haushalt. Im November 2011 hatte der Flötenspieler Vivek Sonar in Mumbai ein Bansuri-Fest organisiert. Mehr als 100 Bansuri-Spieler der nord- und südindischen Klassik und auch der westlichen Klassik kamen zusammen. Neben Solo-Auftritten, Jackalbandis, dem Duettspiel, formierten sich 3 Generationen von Flötenspielern zu einem symphonischen Flötenorchester. Unter ihnen die 85-jährige Flötistin Urmila Vaidya. Zu den wenigen professionellen Flötistinnen gehört die Südinderin Sikhil Mala Chandrasekhar. Sie wurde 1963 geboren. Mala Chandrasekhar entstammt einer Musikerfamilie. Ihre Ausbildung begann im Alter von 5 Jahren. Sie wurde von ihrer Mutter Nela und Tante Kunchumani unterrichtet, beide bekannt als das Bansuri-Duo die Sikhil Sisters. Verglichen mit modernen Künstlerkarrieren haben Malas Lehrer ihr ausreichend Zeit für ihre persönliche Entwicklung eingeräumt und sie behutsam über einen Zeitraum von 10 Jahren an ihren ersten Fernsehauftritt herangeführt. Ihren ersten Soloauftritt hatte Mala mit 17 im August 1980 und erst mit 22 trat sie in der ungewöhnlichen Besetzung eines Trios auf, zusammen mit der Violinistin Lalagudi Vijaya Lakshmi und Padmavati auf der Vina. 1980 heiratete Mala in die Familie der legendären Sängerin M. S. Subbalakshmi ein. Damit konnte Mala auch ihre musikalische Entwicklung weiter vorantreiben. Im Weiteren traf man Mala auf der Bühne als Flötentrio zusammen mit ihren Lehrern, den Sikhil Sisters. 1997, erst im späten Alter von 34, wurde Mala für Konzerte ins Ausland eingeladen. Seitdem tourt sie um den Globus. Das Besondere an dem Werdegang von Sikhil Mala Chandrasekhar ist der Einfluss von Malas Großvater Srinathesa Iyer. Er war ein renommierter Mridangam-Spieler. Seine Kenntnisse über die indische Rhythmik und die Fähigkeit, feinste Nuancen in der Gesangsstimme auf die Flöte zu übertragen, vermittelte Natessa Iyer an seine Töchter. Durch ihre Mutter und Tante erlangte auch Mala dieses Wissen. Wie sie ihre profunden Kenntnisse umsetzt, demonstriert uns nun Sikhil Mala Chandrasekhar mit dem Raga Mayamala Gofla. Es ist ein Ganztagsraga, in seiner Stimmung pathetisch. Bevorzugt wird Mayamala Gofla zur Morgendämmerung gespielt. Im Melakartha-System, dem Klassifizierungsschema der südindischen, der kanatischen Musik, ist es der 15. Ragam. Mayamala Gofla ist ein vollständiger Raga, in der Auf- und absteigenden Skala mit 7 Hauptnoten. Er gehört zum Grundrepertoire jedes Musikschülers. Herausragende Komponisten der südindischen Klassik wie Thiagaraja oder Muthuswami Dikshita haben für ihre Werke Mayamala Gofla als Grundlage verwendet. Auch in der indischen Filmmusik fand dieser Raga großen Anklang. Wir hören Sikkil Malachandrasekhar mit Adikondara, einer Komposition, mit der die Schönheit und Eleganz des Tanzes von Krishna oder ursprüngliche Energie von Shiva musikalisch und gesanglich beschrieben wird. Thank you. Oh! der Bansuri, der indischen Flöte, ist die Chennai ein typisches Blasinstrument in der indischen Klassik. Das Mundstück der Chennai besteht aus einem Doppelrohrblatt. Darum ist die Chennai ein sehr schwierig zu spielendes Instrument. Ihr näselnder Klang ist annähernd mit der Oboe in der westlichen Klassik vergleichbar. Das Instrument gibt es in verschiedenen Längen mit 6 bis 9 Grifflöchern und einem Tonumfang von 2 Oktaven. Oft wird die Chennai für Prozessionen und Hochzeiten eingesetzt und in Westindien bei Tempelzeremonien. Eher selten trifft man die Chennai bei Konzerten an. Die Herkunft der Chennai ist nicht eindeutig bekannt. Wahrscheinlich wurde sie über Persien nach Nordindien eingeführt. Die Ursprungsform geht auf Instrumente der Volksmusik zurück, wie das Pungi. Unter den Schlangenbeschwörern in Indien und Pakistan ist das Pungi weit verbreitet. Bei den Frauen hat sich die Chennai nicht durchsetzen können. Bis heute ist uns nur eine einzige professionelle Spielerin auf diesem Instrument bekannt, Bageshwari Kamar. In Indien war sie die erste Interpretin auf diesem Instrument. Schon ihr Vater, Jagdish Prasad Kamar, wurde auf der Chennai ausgebildet. Seine musikalische Erziehung begann im Alter von 10 Jahren, im Jahre 1946. Jagdish war der einzige Schüler der Chennai-Legende Bismillah Khan. Die Virtuosität von Bismillah Khan bekamen wir bereits des Öfteren in unserer Sendung zu Gehör. Bageshwari Kamar hatte 1983 ihr Debüt in Chandigarh, der Hauptstadt des nordindischen Bundesstaates Punjab. In Chandigarh kürte man Bageshwari zur Chennai-Königin. Dennoch tritt sie in Indien sehr selten auf. Mit Bismillah Khan, dem Lehrer ihres Vaters, spielte Bageshwari Kamar im Duett nur wenige Aufnahmen ein. Eine dieser Aufnahmen hören wir aus der CD Classical Instrumental, Jagalbandi. Die Playliste zu unserer Sendung finden Sie unter www.imcradio.net/playlists. Bageshwari Kamar spielt uns den Spätmorgen Ragatodi im Duett zusammen mit Bismillah Khan. Ragatodi ist einer der 10 Hauptragas im Tat-System der nordindischen Klassik. Todi ist nicht zu verwechseln mit dem südindischen Ragam Hanumatodi. Das Äquivalent von Todi in der kanatischen Musik ist vielmehr Ragam Shubhapantu Varalli. Die Herkunft von Todi ist umstritten. Dieser Raga geht wohl nicht auf Tanzen aus dem 16. Jahrhundert zurück, dem Begründer der modernen indischen Klassik. Vielmehr erscheint Todi in der Literatur erst im 19. Jahrhundert als Miyanki Todi. In den Darstellungen der indischen Miniaturmalerei, den Ragamallas, wird Todi beschrieben mit dem Motiv einer schönen Frau. Sie ist in einem grünen Wald von Rehen umgeben und hält eine Laute. In den Farben dominieren Safran-Gelb und weißes Kampfer.